Das Komitee für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, der DVRK, veröffentlichte am 4. März ein Memorandum mit dem Titel »Unter der Führung des großen Patrioten und hervorragenden Manns wird der Wunsch der koreanischen Nation nach der Wiedervereinigung des Landes auf jeden Fall in Erfüllung gehen.« Es sind, so hieß es im Memorandum, 5 Jahre vergangen, seitdem der oberste Führer Kim Jong-un im März Sütze 101 2012 den Ort Panmunjom, Symbol der nationalen Spaltung, besucht hatte. Die 5 Jahre seit diesem historischen Tag waren die unvergessliche Zeit, wo die koreanische Nation in tiefer Bewegung erlebt hat, wie sehr die Feinde vor dem starken Mut und den kaleidoskopischen Strategien von Kim Jong-un mit dem Schwert von Sun Gun erstarken und wie der herausragende Mann mit dem glühenden patriotischen Willen und der weisen Führung den dunklen Schleier der Landesteilung beiseite schiebt und die Wiedervereinigung Koreas herbeiführt. Das Memorandum hat folgende Untertitel: Der einmalige große Mann erhält den klaren Weg in der Zeit der selbstständigen Wiedervereinigung. Der einzige Führer für die Erfüllung des heißen Wunsches der Nation nach der Landeseinheit. Der himmlische heilige Mann führt die ganze Nation zum patriotischen Einsatz für die Wiedervereinigung. Der große Beschützer der Nation mit dem Schwert von Sun Gun und die höchste Achtung und der größte Stolz der Nation. Mit diesen Untertiteln beschrieb das Memorandum, dass Kim Jong-un die Hinweise der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes als sein Lebensmotto betrachtet und bei der Verwirklichung dieser Hinweise ein patriotisches Heldenepos ins Leben ruft. Der oberste Führer Kim Jong-un mit starkem Geist und Mut vom Gebirge Paektu vereitelte die verrückten Provokationen der in- und ausländischen Anti-Wiedervereinigungskräfte und leitete die Sache zur Landeseinheit zum Sieg. So werde unbedingt der Tag der nationalen Feier kommen, an dem alle Koreaner die Wiedervereinigung begrüßen würden, so wurde im Memorandum hervorgehoben.